Hallo, herzlich willkommen zur Rios Wochensicht Ausgabe 34/2013. Gaming Messe und die Gamer in Minderheit. Ja, Hauptthema für heute. Ich habe allerdings noch mehr in dieser prall gefüllten Sendung heute. Ja, das ist so eine lange Liste hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, muss mich also zusammenreißen bei den einzelnen Themen. Aber der Hauptaugenmerk wird natürlich auf der Gamescom 2013 liegen. Ja. Und man soll ja kein Fazit am Anfang bringen. Ich mach's aber trotzdem mal. Für mich war die Gamescom 2013 sehr, sehr enttäuschend. Ja, sehr enttäuschend. Warum? Das Ganze, ja, also ich war schon bei der ersten Gamescom in Köln mit dabei, ja, von der Zeit vorher in der Messehalle Leipzig. Da möchte ich gar nicht erst sprechen, das war eigentlich eine ganz andere Messe. Aber die Gamescom 2009 war es, glaube ich, bin mir gar nicht mehr so sicher, das ist schon so lange her, ja. Also auf jeden Fall bei der ersten Gamescom und auch noch bis vor 3 Jahren konnte man durchaus sagen, eine Gaming-Messe, so wie es es gehört. Ja. Und letztes Jahr habe ich ein bisschen pausiert, da ja, bin ich nicht hingegangen. Und jetzt dieses Jahr 2013 war ich wieder dort und ich muss sagen, es war ein Schock, was ich dort erlebt und gesehen habe. Ja. Einzeln, es war eigentlich das gesamte Bild, ja, von der Gamescom. Es gab zwar ein paar Vorfälle, werde ich auch gleich noch ansprechen, die bezeichnend waren, ja, dafür. Aber insgesamt war es eben der ganze Flair der Gamescom 2013, der ja den Schluss naheliegt, dass diese Messe nicht mehr wirklich für die echten Hardcore-Gamer, für die Hardcore-Zocker geeignet ist. Die sind in der Minderheit, bei weitem in der Minderheit. Stutzig hat mich schon gemacht, als ich angereist bin mit dem Auto. Ein schwerer Fehler, wie es sich herausgestellt hat. Denn 2 Stunden, 10 Minuten im Stau und das, obwohl ich pünktlich eigentlich zur Eröffnung der Gamescom dort sein wollte. Bin also nicht allzu spät losgefahren. Und so kurz vor Köln, aber was heißt eigentlich kurz vor Köln, eigentlich schon die zweite Autobahn, da hat es schon angefangen. Da musste man im Stau auf die nächste Autobahn, von dieser Autobahn dann Richtung Köln. Und ja, 2 Stunden, 10 Minuten für wenige Kilometer im Prinzip. Der Verkehr ist total kollabiert. Köln war nicht vorbereitet für diese Messe. Das muss man ganz klar sagen. Im Nachhinein hat sich dann auch gezeigt, warum. Nur mir war schon am Anfang klar, dass das dass da sehr viele Besucher da sein werden, denn das hatte ich so nicht gekannt. Also vor 2 Jahren beispielsweise bin ich sehr viel später dort angekommen und es war nur ja mäßiger Stau. Also hat man vielleicht mal so 20 Minuten gestanden insgesamt und dann war man am Parkplatz. Ja, das war also noch okay. Aber was dort los war, da konnte man schon erahnen, das wird von den Besucherzahlen her mehr. Ja, und so war es dann auch tatsächlich. Ja. Die Messe an sich reingegangen, ja, und dann kam zunächst mal die Ernüchterung. Die Messe war aufgeteilt von großen Firmen, von großen Gaming-Firmen. Die vielen kleinen Spiele, sage ich mal, Schmieden, die waren entweder gar nicht vorhanden oder so im Hintertreffen, dass man es entweder gar nicht gesehen hat oder dass man eben hier die Stände irgendwie, ja, also total nichtssagend irgendwo hingeklatscht hat. Ich habe das so das Gefühl, dass die großen Stände hier auch ein akustisches Vorherrschrecht hatten. Während vor 2 Jahren noch die kleinen Stände genauso lautstark ihre Software propagieren konnten wie die anderen, hatte ich diesmal das Gefühl, dass hier die Messeleitung vielleicht etwas gemacht hat. Denn ja, die einzigen, das waren die großen und die waren aber witzig, irre groß. Ja, da war ein, ich glaube, Legend of Chaos oder League of Chaos oder so ähnlich, ja. Die hatten zwei riesige Stände, kann man da schon nicht mal sagen, ja. Den hat fast die halbe Halle gehört. Ja, und das war also, ich weiß nicht, das hat sehr, sehr, da hatte ich nur noch mit dem Kopf geschüttelt und dachte, was ist denn hier los? Bei Blizzard, erwartungsgemäß, der Stand deutlich geschrumpft, ganz klar, weil hier verliert WoW, aber auch die Echtzeitstrategie spielen offenbar immer wieder weitere Nutzer. Ja, somit war da schon damit zu rechnen, dass WoW etwas kleiner ist, klar. Naja, okay, dann weiterhin die Apps, ja, die App, die es gab für die Gamescom, da hat's bei mir schon vorher Klick gemacht, ja. Der Abgreifalarm, mit dem wurde Werbung gemacht. Also man konnte sich mit der App informieren lassen, wo es gerade kostenlose Goodies gibt. Da wird eine Mentalität gefördert, die ich ehrlich gesagt furchtbar finde. Ja. Aber bei diesen Free Goodies, ja, wie ich es gerne nenne, ja, sei es jetzt T-Shirt, Mützen und so weiter, da war aber auch nicht viel los. Ja, da war nicht viel los. Da wurden ein paar T-Shirts reingeschmissen, so wenn sich die Messe so lächerlich macht, ja. So, da hat irgendeiner geschrieben, so, jetzt alle, ich bin blöd, ja. Und dann haben die geschrieben, ich bin blöd. Und der am lautesten geschrien, der hat das T-Shirt zugeworfen bekommen. Natürlich hat er es nicht bekommen, weil die Masse wie verrückt hier nach dem T-Shirt gehechtet hat. Wie blöd doch manchmal diese Masse, so eine Masse sein kann, ja. Ich meine, sie haben es ja aber selbst zugegeben, dass sie blöd sind, ja. Gut, so ging's dann weiter. Am Sony-Stand hat irgendwie so eine frustrierte Tusse, ja, anders kann ich das nicht ausdrücken, gemeint, sie müsste so auf Pseudo-Dominar spielen oder so, hatte aber eine normale Uniform an. Ich glaube nicht, dass das von der von Sony irgendwie was offiziell Genehmigtes war, ja, denn sie hat so Mützen verteilt. Aber natürlich hat niemand eine Mütze bekommen, außer man ist vor ihr auf die Knie gegangen und hat vor die Füße und hat dort Liegestütze gemacht. Dann hat sie hat noch nicht mal hingeguckt, dann hat sie einfach so eine Mütze dann weggegeben, ja, für denjenigen, der das gemacht hat, ja, aber so total teilnahmslos. Ich weiß nicht, ob das richtige, also die richtige Taktik ist, für die Gamer vielleicht zu begeistern. Ja, ich meine, das war eine PS4-Mütze. Vielleicht sollte man mal überlegen, dass man hier kostenlos Werbematerialien, also dass man kostenlos Werbung macht für diese Firma. Eigentlich müsste die sich zum Affen, also eigentlich müsste die vor mir Liegestütze machen, damit ich die Mütze nehme und kostenlos Werbung mache und hier als Litfaßsäule in der Halle rumlaufe. Ja. Aber verrückte Welt. Ne? Und naja, es ging offenbar auf. Ja, es fanden sich immer wieder ein paar Poser und Typen, die jetzt mal zeigen wollen, wie viel Liegestütze sie machen können. Ja, von daher, ja, die Goldkettchen haben schon schön auf den Boden geklärt, wenn sie so die Liegestützen gemacht haben. Ach, ist das schön. Was war das für eine Klientel? Also teilweise habe ich nicht mehr gesehen, dass ich auf einer Gamermesse war. Ja. In der einen Halle war beispielsweise EMP, ja, eigentlich eher so bei Heavy Metal Fans bekannt. Und die hatten auch noch in einer anderen Halle einen Stand, also gleich zwei Stände in zwei verschiedenen Hallen. Die haben auch kostenlose Sachen rausgehauen, ja, Gutscheine und eine Flagge, eine EMP-Flagge natürlich, ja, mit ihrem Logo drauf. Also auch hier EMP, ne, also jetzt auch totaler Kommerz. Und aber was haben die auf einer Gamer-Messe zu suchen, ne? Weil die paar T-Shirts mit Gaming-Motiven drauf haben oder was, ich weiß nicht. Nebendran, ich als Anime-Fan hab ja überhaupt nichts gegen Animes. Im Gegenteil, wunderbar. Aber irgendwie auf Gamer-Messen, naja, gut. Die Anime-Stände und, naja, sogar Stühle wurden verkauft und so. Die gab's dann auch in der Halle. Irgendwie gab's in der Halle mehr Stände von Sachen, die nichts mit Computerspielen zu tun hatten, als Stände, die mit Computerspielen zu tun haben. Nee, aber wirklich, von der Anzahl her. Ja, das waren viele kleine Stände, die überhaupt gar nichts mit Games im Prinzip zu tun hatten. Und dann ein paar große Also in dieser Halle ein paar große, ich glaube, es war die Halle 9, ein paar große Stände von den Firmen, aber von der Anzahl der Stände her waren dann die, die sich eben, die nichts mit Games zu tun hatten, eigentlich eine Überzahl. Ja. Und die Leute auch. Bei den Leuten auch. Das konnte man auch deutlich sehen, ja. Die Anzahl der Goldkettchen, ja, hat massiv zugenommen. Ja. Die Selbstdarsteller, die eigentlich dann nur dorthin gehen, um Mädels anzugraben, ja, die war also massiv. Sogar die Reinigungskräfte dort wurden nicht verschont. Das habe ich gesehen, wie zwei Schönlinge da Reinigungskräfte, ja, also man muss schon fast sagen, bedrängt haben. Ne? Gut, die haben nicht schlecht ausgesehen, muss man schon sagen, aber das war schon eine ziemlich skurrile Szene. Ja, also die haben bei den Hostessen irgendwie keine Chance gehabt und dann machen sie schon die Reinigungskräfte ran. Ja? Die beiden haben schon geguckt, die waren total fertig, ja? Die wussten gar nicht mal, was sie sagen sollen. Pff, es ist schon ziemlich komisch. Also wenn nicht genügend Sicherheitsleute da rumgelaufen wären, da hätte ich auch was gesagt, wäre ich auch hingegangen, ob das okay ist, ja? Oder ob ich die zwei Typen mal beiseite schieben soll. Ne? Aber naja, gut, Securities waren genug da, da hätten die nur ein Wort sagen, dann wären die wahrscheinlich dann mit denen einen trinken gegangen oder so. Nein! Aber auf jeden Fall war es schon ziemlich bedenklich. Ja. Also Gamer, die richtigen Gamer, die richtigen Hardcore-Gamer, die waren absolut in der Minderzahl. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich noch vor in der ersten, zweiten Gamescom so, naja, nicht sehr begeistert wahrgenommen habe, aber im Nachhinein froh bin. Also mir war es lieber, als die Hallen nach Nerdschweiß gestunken haben, als nach billigem und teurem Aftershave, ja. Wie jetzt. Also die Gamer sind hier in den Hintergrund gedrückt worden, ja. Sie sind in der Minderheit auf der Gamescom. Und das merkt man auch von eben von der Art her sehr aggressiv teilweise die Leute und also als Hardcore-Gamer merkt man's, sieht man's, ja, auch teilweise, wer richtiger Zocker ist und wer nicht. Und die Gamescom ist eigentlich jetzt nur noch so, sagen wir mal, unter dem Motto Young and Fun, ja. Games spielen da nur noch die Nebenrolle. Es kann natürlich sein, klar, dass es genauso ist, wie der Messebetreiber auch gesagt hat im Vorfeld Mittwochs, bevor die offiziell Donnerstags eröffnet wurde, dass eben heutzutage dass es keine Gamer, den Gamer mehr gibt. Ja? Also es gibt keinen typischen Gamer mehr, sondern viele Leute interessieren sich dafür. Ja, und aus verschiedenen Klientels, ja, verschiedenen Schichten und so weiter. Ja, kann man durchaus gelten lassen. Nur das Image, sage ich mal, der Gamescom ist kaputt. Die Gamescom ist als Gamermesse tot. Und zwar komplett tot. Furchtbar. Da fühlt man sich als Hardcore-Gamer fehl am Platz mittlerweile. Und das ist eben sehr, sehr traurig für mich als Hardcore-Gamer. Die Messeleitung, die darf sich freuen und auch die Firmen eventuell, die hier was zeigen, das wird sich allerdings erst noch zeigen, ob eben mehr Casual-Gamer oder mehr Non-Gamers dann auch tatsächlich den Firmen was bringt. Ja, ihre Produkte jemand zu zeigen, der sich dafür vielleicht gar nicht interessiert. Das wird sich erst noch zeigen, ja, ob das was bringt. Aber für die Messeleitung ist das jedenfalls ein großer, großer Erfolg, denn es war mir gleich klar, zum Glück hatte ich vorher schon den Artikel geschrieben, ja, aber noch bevor die heutigen Nachrichten hier reinkamen, montags, über die Zahlen, denn es war klar, dass es die am stärksten besuchte Gamescom war, die es jemals gegeben hat. Und genau das wurde bestätigt. 23% Zuwachs hat es gegeben und 340.000 Besucher, absoluter Rekord, und damit dürfte es die größte Gamermesse der Welt sein. Ja. oder Gaming-Messe der Welt, nicht die Gamer-Messe der Welt. Das ist nämlich keine mehr. Aber das ist natürlich ein Riesenerfolg. Aber es ist ja auch klar, wenn hier der Mainstream reingezogen wird, wenn viele Leute kommen, die mit Gaming nur am Rande was zu tun haben, ja, oder gar nichts zu tun haben, und da vielleicht reinströmen, um eben hübsche Mädels anzubaggern, ja, dann, klar, wie gesagt, ob es den Firmen was bringt, wird sich erst zeigen. Die Goodies werden sich sicherlich los, die wenigen, die übrigens verteilt wurden, ja, da wollte ich ja vorhin auch noch darauf hinaus, also die Hüte am Sony-Stand, okay, die zu bekommen war schon ziemlich schwierig, aber im Vergleich zu den letzten Jahren, entweder haben die Firmen kein Geld mehr oder die haben es eben hier auch gesehen, dass es nichts bringt, wenn man Leuten Sachen in den Rachen wirft, die sich für Games überhaupt nicht interessieren. Hostessen, ja, gut, wie gesagt, die Reinigungskräfte wurden angebaggert. Ich bin davon ausgegangen, dass die eben hier bei den Hostessen keine Chance haben und deswegen an die Reinigungskräfte gehen. Aber das kam vielleicht auch daher, weil es kaum Hostessen gab, was mich durchaus auch die Frage stellen lässt, ob es da einen Ban gab oder... Ich weiß es nicht genau. Also einige Stände hatten welche, ja, die großen halt, aber auch sehr zurückhaltend. Und wenn ich mir das angucke, wie das 2011 war, 2010, da kam auf jeden Besucher kam so 0,5 Hostessen. Nein, natürlich nicht, aber aktuell am Stand. Ne? Aber da war es wirklich schön von der Präsentation auch her, von den Produkten, ja, die wurden da auch von Leuten gezeigt, die Ahnung hatten, und das war diesmal überhaupt weg. Auch die Entwickler hatten sich hier rar gemacht, offenbar. Bei den meisten Ständen konnte man die Entwickler gar nicht sehen, nur noch der Firmenchef hat sich da in Pose geschmissen, ja. Oder was weiß ich, offizielle Gesichter der Firma haben sich in Pose geschmissen, durften dann auch Autogramme geben, ja, und ja, dann war's gut, ja. Aber die Konversation mit den Entwicklern, die ich vor 2 Jahren noch geführt habe, die habe ich wirklich vermisst. Da konnte man sich mit den Leuten, die wirklich das noch machen, die Leute, die wirklich dafür verantwortlich sind und ihr und sich die Finger wund programmieren, um für vernünftiges Spiel auf die Reihe zu kriegen, um dann zu sehen, dass das die Fans mögen und sich daran erfreuen, ja. Das war diesmal nicht in dieser Form vorhanden. Diesmal waren eben die Professionellen im Vordergrund, die natürlich auch dieses Non-Nerd-Publikum eben zufriedenstellen mussten, ja. Da hatten sie aber auch einen Fehler gemacht, weil dann hätten sie noch mehr Hostessen müssen bringen statt weniger. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht gab es da irgendwelche Querelen. Ich habe keine Ahnung. Spielt aber auch keine Rolle, die Hostessen. Sind mir ehrlich gesagt auch egal. Aber es war schon bezeichnend. Es war auch wieder ein kleiner Baustein, der eben dazu geführt hat, zu sagen, hier ist nichts mehr los für den Hardcore-Gamer. Ende. Die Gamescom ist tot, obwohl sie die meistbesuchteste Gamescom überhaupt war, die es jemals gegeben hat, und obwohl eben der Erfolg so stark anhält. Die Sachen, die gezeigt wurden, hauptsächlich war ja interessant PS4 und die Xbox One. Ja, das waren die großen Highlights. Entsprechend muss man sich da auch sehr, sehr lange anstellen, um da mal einen Blick zu erhaschen. Für mich selbst war auch noch das Nvidia Shield Portable Gaming Device interessant. Ja, dazu sage ich aber im Uncast noch ein bisschen mehr. Aber man konnte es sofort sehen und man konnte es auch erahnen, die PS4 wird das Rennen machen. Ja, und auch das wieder zum Glück vorher schon geschrieben, bevor die Pressemeldung heute kam, dass nämlich auch die Gamescom das so sieht. Der Preis, oder was heißt der Preis, die meist beachtete Konsole von dieser Jury war eben die PS4, gefolgt von der Xbox One. Und es war abzusehen, Microsoft hat sich keinen Gefallen getan mit der ersten Ankündigung als Buybox, ja. Und Sony hat da gleich richtig reagiert und hat gesagt, hier bei uns wird alles ganz normal, wie es früher war mit dem Gaming, ja, Scheibe rein und los geht's. Aber Online-Gaming gibt es natürlich als, also Online-Kauf gibt es als Zusatz, so wie es eben bei der PS3 war. Das war dann ein Wort, ja, wo die Gamer gesagt haben, ja. Dann auch noch die große Ankündigung, dass es kein Regionalcode geben wird bei der PS4. Für die Import-Gamer natürlich sehr, sehr interessant. Also die Hardcore-Gamer sind auf jeden Fall komplett auf der Seite von der PS4, während eben die Gamer, die eben auf sowas weniger Wert legen, vielleicht dann zur Xbox One greifen, ja. Die dann sagen, egal. Obwohl Microsoft ja auch wieder zurückgerudert ist, darf man auch nicht vergessen, ja, also die mittlerweile sind sie so weit zurückgerudert, dass man sagen kann, noch nicht ganz auf PS4-Niveau, aber fast schon, was die Games dann wieder anbetrifft, aber nur fast, ja. Also wer sich da genauer dann auseinandersetzt mit den Spielen, vor allem das Spielen bei Bekannten, der wird dann schon sehen, dass es eigentlich so, das sollte man so nicht machen und man kann es nicht empfehlen. Ja, ganz einfach. Dann bietet auch die PS4 natürlich sehr viel mehr Innovationen mit diesem Controller beispielsweise. Hat sogar ein integriertes Touchpad, Headset-Anschluss integriert am Controller. Ja, vorbei ist mit dem riesen Kabel oder Funk-Headsets zur Konsole. Ja, man kann hier an den Controller ein Headset anschließen und zack. Ja. Wunderbar, ganz toll. Entsprechend hat man, hat es auch gesehen, also die PS4, die Sony-Stände waren dann doch wesentlich stärker überlaufen als die von Microsoft. Bei Microsoft ging es eigentlich fast nur um das Gewinnspiel. Tja, also die Xbox One hat auf jeden Fall seinen Ruf komplett schon zerstört, während Sony da halt durch diese schnelle Reaktion deutliche Pluspunkte sammeln konnte. Ja. Letztendlich wird es halt dann entscheiden, wenn es die Konsolen gibt auf dem Markt. Im November wird die PS4 kommen. Ja. Für mich die größte Enttäuschung, dass GTA 5 ja, auf der PS3 erscheint und nicht auf der PS4. Ja. Damit stehe ich ganz klar vor der Frage, was tun, ja, meine PS3 ist hin, schon seit über 2 Jahren, habe eigentlich keinen Bedarf gehabt, eine neue zu kaufen oder die reparieren zu lassen, und nun kommt GTA 5, das will ich schon spielen, ja, aber PS4 und PS3 neu kaufen, nee. Also ich finde ein schwerer Fehler von Sony, dass keine Abwärtskompatibilität vorhanden ist. Ich weiß, es gibt technische Probleme, aber einen Emulator hätte man durchaus vielleicht fertigstellen können. Aber so ist natürlich dann die Frage generell, was macht man? Ja, PS3 kaufen für GTA 5 und noch ein bisschen warten mit der PS4, da vielleicht so nächstes Jahr, übernächstes Jahr, oder PS4 zum Launch kaufen, auf GTA 5 verzichten. Also Rockstar hat da auch sich keinen Gefallen getan damit, weil entweder kaufe ich mir jetzt keine PS4 oder ich kaufe mir kein GTA. Ja. Und das wird jetzt zeigen, was da dann gemacht wird. Ja. Nintendo in der Halle, in der ich eben schon gesagt habe, wo fast nichts mehr von Gamer eigentlich, die eigentlich nichts mehr mit Gamer zu tun hatte, hat mich gewundert, dass sie in der Halle ist. Da wurde einiges umgestellt. Und man konnte es auch sofort sehen, Nintendo ist chancenlos. Ich sag's wirklich nur ungern. Nintendo war bisher mein absoluter Favorit. Ja, die Wii war eine Meisterleistung. Die Wii U kam viel zu früh. Die hätte jetzt müsse rauskommen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Power. Aber darum geht's nicht. Es war einfach unklug, die Wii U so früh auf den Markt zu bringen. Sie bleibt chancenlos. Entsprechend, als ob es Nintendo auch weiß, war die Präsentation auf der Gamescom einfach unterirdisch schlecht. Ja, also es war wirklich unterirdisch schlecht. Da hilft auch keine Autogrammstunde mit der Stimme von Mario. Ja. Tut mir leid. Die Minibühne, sage ich mal, die reißt nicht raus. Die Spiele an sich, die Fläche war vielleicht ganz groß. Die Präsentation war halt lieblos. Es waren keine Highlights zu sehen. Die Dekoration war, hier sind die Konsolen, ja, hier stehen die fertig. Nein, tut mir leid. Ich hatte noch nicht mal den Drang, auch nur 5 Minuten darüber zu laufen. Ich bin einfach durch den Stand gegangen, habe ein paar Fotos gemacht, 2 Fotos. Das war's. Ja. So ein Stand, der keinerlei Interesse. Gut, also insgesamt kann man sehen, wo es hingeht. Ja, Sony PS4 wird sicherlich der Platz hier werden. Ja, Microsoft. Danach Nintendo abgeschlagen in dieser Konsolengeneration. Nintendo ist immer wieder gut für eine Überraschung. Ja, weiß, was da noch alles kommt. Ja. die Frage ist natürlich Gaming. Ja, was wird aus dir, liebes Gaming? Ja, wohin gehst du? Und das ist eine Frage, die ist nicht leicht zu beantworten. Denn es gibt durchaus mehrere Möglichkeiten. Es gibt durchaus 2 Möglichkeiten. Entweder der Mainstream-Knall im Gaming-Bereich hält an, was für die Firmen, wie gesagt, vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Ja, man erwartet dieses Jahr ein Wachstum von 4%, 3,4% dann in den nächsten 5 Jahren pro Jahr nochmal. Und das würde natürlich sehr viel Geld mehr auf den Markt bringen für die Spielefirmen. Nur wo wird dieses Geld ausgegeben? Ja? Im mobilen Bereich, Smartphone, Tablet, Handys fließt jetzt schon jede Menge Geld rein. Ja? Die mobilen Konsolen von den Anbietern, die werden wahrscheinlich bald nicht mehr zum Mainstream gehören. Ja, weil die durch die Smartphones und Tablets geradezu kaputt gemacht werden. Die Heimkonsolen allerdings, hier die PS4 und die Xbox One, da werden wir mal sehen, wie sich das da entwickelt. Auch das PC-Gaming ist noch nicht ganz tot. Ja. Für die Profizocker, ja, und auch für die gerne Profizocker wären, ja, empfiehlt sich immer wieder, den PC zu nutzen dafür. Ja. Die Shooter sind am besten eben mal auf dem PC. Auch eine gute Frage. Wo kaufe ich mir Battlefield 4 dann? Ja, wenn ich mir eine PS4 kaufe, hole ich mir Battlefield 4 auf der PS4? Oder hole ich mir Battlefield 4 auf meinem etwas, im Vergleich zur PS4 dann schwächeren Laptop, aber habe dann Maustastatur, vernünftige Gaming-Tastatur und alles hier griffbereit? Ja, was zu tun? Ja, da muss man abwarten und testen. Ja. Und wo wird's denn hingehen? Ja, Casual Gamer, Handy Gamer, was ist mit den Hardcore Zockern? Ja, also zunächst mal, die Hardcore Zocker können, was das Zocken betrifft, erstmal beruhigt sein. Ja, die sind mit der PS4 und beim PC durchaus gut aufgehoben. Müssen sich allerdings darauf gefasst machen, dass es nicht mehr die Anzahl der Titel geben wird für diese Plattformen. Weil die Casual Games und die Spiele, die eben neue Kundschaft anspricht, eher auf dem Android-Bereich zu finden ist, mit den kleinen mobilen Konsolen oder eben Tablets. Ja, mit mobilen Konsolen meine ich zum Beispiel den Nvidia Shield, der auf Android läuft, oder eben sogar auf dem Smartphone. Ja, das sind die Gefahren. Ja. Wie gesagt, die Hardcore-Zocker, die mit ihren Games, eben die Shooter, die E-Sports-Sachen, ja, die werden dann vielleicht sogar besser umgesetzt werden auf dem PC. Denn hier stellt sich die Frage, und damit komme ich zur nächsten Möglichkeit, was passieren könnte mit dem Gaming-Bereich, dass eben der Mainstream Auswuchs relativ schnell abebbt, ja, das kann durchaus passieren, dass sie sich komplett abspaltet und eben Smartphones und Tablets hier sich nicht mehr weiter in die Quere kommt, aus dem Grund, weil die Leute eben dann doch nicht ein Vollpreisspiel auf dem Tablet und Smartphone haben möchten, ja, sondern mehr das Klick, Klick und Juhu bis der nächsten, fünf Minuten Pause, ja, ich weiß nicht. Und dass dann eben der Bereich auch wieder rückläufig wird. Ja. Also das heißt, dass dann vielleicht irgendwann mal wieder Gamescom kommt mit unter 200.000 Besuchern und dass dann wieder die Gamer-Nerds sind, ja, die echte Gamer-Szene, und dass die dann ihr Bereich wieder zurückerobern für sich. Ja. Im Moment ist der Bereich jedenfalls in Feindeshand, sozusagen. Ja. Die Schönlinge haben die Gamescom übernommen, ich weiß es dann. Und jetzt werden wir mal sehen, wie das wird. Die Firmen werden sich das sicherlich nicht wünschen, ja, die Messeleitung auch nicht, dass hier der Mainstream einbricht und dass es dann wieder heißt Back to the Roots. Ja. Aber das wäre zumindest nochmal eine Möglichkeit, die man nicht außer Acht lassen sollte. Es kommt auch wohl ein bisschen drauf an, wie sich das wirtschaftlich entwickelt. Ja. Und möglich ist es, dass auch hier schon ein Peak erreicht ist durch eben die Smartphones und Tablets, und dass da aber jetzt nicht mehr viel kommt. Ja, dass also diese Prognosen da eben zu hoch gegriffen waren von den Wirtschaftsexperten. Ja. Gut, ich lasse es da mal mit bewenden mit der Gamescom. Habe jetzt lang genug darüber gesprochen. Macht euch ja, ich wollte sagen, macht euch selbst ein Bild, aber das könnt ihr nicht mehr machen, weil die Gamescom hat ja schon, ist ja schon Geschichte jetzt, die Gamescom 2013. Ja. Die Berichte, die man in den Medien sieht, die zeigen natürlich immer die Gamer, wie sie begeistert an der Konsole sitzen oder spielen halt. Leider weniger mal so ein Blick in die Kulissen rein, in die Gänge. Die vollstehen mit Leuten, die sich da überhaupt gar nicht mehr dafür interessieren. Ja. Vielleicht, also da kommt auf jeden Fall ein falsches Bild rüber bei den Berichten von der Gamescom. Aber man kann es auch schon erahnen, dass bei einem Zuwachs von 23% die Gamer, die kommen nicht vom Himmel gefallen. Die sind nicht einfach so da, die echten Gamer, sag ich mal. Ja. Die neuen Gamer, okay. Aber ich glaube, die müssen noch ein bisschen was lernen, bevor man sie als richtige Zucker bezeichnet, ja? Haben wir auch lange dazu gebraucht, gell? Ja. Gut, jetzt zu was ganz anderem, und zwar zu digitalen Dokumenten in Deutschland. Die sind bei den Verbrauchern unbeliebt und vielleicht sogar zu Recht nach den letzten Ereignissen, ja, mit der Ausspäh-Affäre. Ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass hier lediglich 24% der 18- bis 29-Jährigen die Post in digitaler Form lieber bekommt als per Papierbrief. Ha, das hätte ich ehrlich gesagt nicht mehr gedacht. Das hätte ich nicht mehr gedacht. Unglaublich, ja. Und bei 50- bis 64-Jährigen bevorzugt nur jeder zehnte digitale Dokumente. Okay, das war vielleicht abzusehen. Ja. Und bei Rechnungen und Verträgen, da wird sogar ganz deutlich, klar, weil es wichtige Dokumente sind, nur 15% bevorzugen da den digitalen Versand und 81% bevorzugen die Papierform. Ja. Ja, wie gesagt, vielleicht ist es gar nicht mal so verkehrt, ja. Früher hätte ich jetzt gesagt, unglaublich, ja, und hätte mich aufgeregt ohne Ende drüber, aber im Moment kann ich mich darüber nicht mehr aufregen, ja. Naja. Google wird sich aufregen, dass Yahoo jetzt die Nummer 1 ist. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist kein Witz. Yahoo war ja immer ziemlich nah dran bei Google, auch wenn man das gerne immer in den Hintergrund spielen wollte, ja, weil man als Google als allmächtige Firma, gegen die kein anderes Unternehmen mehr eine Chance hat, ja, das war das Bild, das man Google gerne hätte zuschieben wollen, aber Das war nie der Fall. Ja, Yahoo war immer sehr nah dran und jetzt dadurch, dass Marissa Mayer hier das Ruder von Yahoo übernommen hat, gab es einen richtigen Schub und das erste Mal seit einigen Jahren wieder Yahoo Nummer 1 bei der Comscore Top 50 für die größte US-Website und Yahoo ist ganz weit, ist eigentlich nicht ganz weit vorne, ist aber deutlich vorne, ja? Wenn man mal die Unique Visitors da sieht, ja? Schon ein bisschen mehr abgeschlagen ist Microsoft dann, Facebook übrigens nur Vierter, sogar deutlich abgeschlagen gegenüber Microsoft, ja? Und AOL ist Fünfter, ja? Amazon dann Sechster, also Amazon Sites, ja? Und so weiter und so weiter. Apple kommt auf Platz 11, eBay auf Platz 13, nur so zum Vergleich, ja, und Twitter auf Platz 30, ja. Tumblr ist übrigens nicht mit eingerechnet, Tumblr steht separat auf Platz 28, ja, und ist nicht in den Yahoo-Sites mit einberechnet. Wäre das der Fall, weil Tumblr gehört ja jetzt zu Yahoo, ja, wäre das der Fall, wäre Yahoo also mit riesigem Abstand vor Google. Gut, also so viel zu den Zahlen. Google ist nur noch Nummer 2 in der Welt. Warum Google Cloud Service, die Google Cloud Service Verschlüsselung absolut unzureichend ist, das kann man relativ schnell erklären. Also zunächst mal, Google hat angekündigt, dass alle Dokumente, die bei Google Cloud Storage hochgeladen werden, automatisch mit einer 128-Bit AES-Verschlüsselung gesichert wird. Ja. Das ist allerdings nicht bezogen auf das Google Drive, sondern das ist bezogen auf den Google Cloud Storage, den sich Firmen mieten können, um zum Beispiel dort ihre Anwendungen eben Daten zu speichern. Ja? Also so wie zum Beispiel jetzt Amazon S3. Ja? Ach, sowas bietet ja auch Google an. Da fragt man sich aber schon, warum zum Beispiel nur eine 128-Bit-Verschlüsselung kommt. Und da kann man auch wieder die Fragen stellen, inwiefern da die NSA da, hier die Finger drauf hat. Eine AES-256-Verschlüsselung wäre jedenfalls wesentlich sicherer für die nächsten Jahre. Die 128-Bit, die wird vielleicht schon in wenigen Jahren geknackt werden durch Hochleistungsrechner, während die 256-Bit da deutlich länger dafür brauchen würde. Warum man hier jetzt nur 128-Bit nimmt, ich weiß es nicht. Ja, noch kann man da nichts dagegen sagen direkt. Ja, aber zukunftssicher ist das nicht. Und da Google normalerweise immer gern auf zukunftssicher setzt, wundert mich das doch sehr. Außerdem weiß man auch nicht ganz klar. Ich meine, die Schlüssel müssen ja dann bei Google auch gespeichert sein. Von daher hat die NSA beispielsweise sowieso Zugriff auf diese Schlüssel. Ist nicht geeignet meiner Meinung nach, um auch nur die im entferntesten Maße die Dokumente zu schützen. Dafür müsste eine Client-Side-Verschlüsselung gewährleistet sein, ohne dass die Schlüssel gespeichert werden bei Google. Und das ist hier offenbar nicht der Fall. Also, das ist mehr eine Nebelgranate, die hier Google gezündet hat, hat keinerlei Auswirkungen auf die Datensicherheit in Google Cloud Storage. 35 Jahre, die Meldung hat mich auch noch interessiert. Hier, Bradley Manning ist zu 35 Jahren im Gefängnis verurteilt worden, weil er Menschenrechtsverbrechen der US-Armee aufgeklärt hat. So. Das sage ich ganz klar. Und damit, das ist ein dunkles Kapitel in der Geschichte der USA. Ich würde sagen, in der Geschichte der Menschheit auch. Ja, wenn so eine große, Macht hier zeigt, dass ihnen das Wahren der Geheimnisse wichtiger ist als das Einhalten der Menschenrechte, ja, dann ist das schon ziemlich heftig. Wer sich davon überzeugen möchte, das Internet ist voll von den Aufnahmen, die dank solcher Leute wie Bradley Manning und auch direkt von Bradley Manning eben zum Beispiel WikiLeaks zugespielt wurden, in dem ganz klar Menschenrechtsverbrechen der US-Armee gezeigt werden, wie zum Beispiel Zivilisten mit Bordkanonen erschossen werden, mit Apache-Hubschraubern, auch mal nur so auf Verdacht, ja, auf Zivilisten geschossen wird, Zivilisten hingerichtet werden sozusagen. Ja, das wurde jetzt eben belohnt mit einer Haftstrafe von 35 Jahren. Gut. Steve Ballmer ist zurückgetreten. Damit ist er jetzt endlich aus lebenslanger Haft bei Microsoft entlassen. Ach, Entschuldigung, nein. Nein, er hat selbst angekündigt, innerhalb eines Jahres zurückzutreten, wenn ein Nachfolger gefunden wurde, dann als CEO. Und er macht es aus Liebe zu der Firma, hat er gesagt. Und das zeigt auch ganz klar momentan, in welcher Krise Microsoft steckt. Ja, Microsoft hat zwar lukrative Geschäftsgebiete immer noch. Und gerade im PC-Bereich ist Microsoft immer noch ganz, ganz weit vorne. Ja, nur die Zahlen schrumpfen. Im Mobilbereich ist Microsoft fast gar nicht mehr relevant, ist gar nicht mehr relevant. Ja. Google und Apple, ja, also Android und iOS, die streiten sich um die Marktanteile. Windows 8 oder Windows RT hat überhaupt nichts mehr zu melden. Ja. Man hatte gedacht, dass da wesentlich mehr Marktanteil abgezogen wird, schnell. Auch die Analysten haben das gedacht. Ja. Jetzt tümpelt da Windows RT bei 4-5% rum, Marktanteil. Das ist für Microsoft-Verhältnisse sowas von lächerlich. Ja. Das ist fast schon. Also mir tut es wirklich leid. Ich hatte ja auch von Anfang an gesagt, ich find's gar nicht, würde es gar nicht schlecht finden, wenn ein dritter Player da drin ist. Einfach nur, damit sich die anderen beiden noch mehr anstrengen müssen. Ja? Aber hier muss sich gar niemand anstrengen. Ja, also das ist so weit abgeschlagen, das ist einfach nicht vorhanden. Deswegen hält's ja auch Google für nicht notwendig, überhaupt Apps zu programmieren für Windows 8 RT, ja, weil sie das als total unrelevant sehen. Ja. Wem kann man es verdenken? Und deswegen kam auch Ballmer immer weiter unter Beschuss von den Investoren, ja, und von den Analysten, was natürlich jetzt auch dazu geführt hat, dass er dann, bevor er rausgeschmissen wird, dann halt auch selbst ein weicher, geregelter Abgang hinlegt, bei dem ein vernünftiger Nachfolger gefunden werden kann. Ja, also er hat schon das Richtige gemacht für die Firma. Nur ob man Ballmer jetzt die Schuld geben kann für das Versagen von Microsoft, das ist nochmal die Frage an sich, ob ein einzelner Mann da schuld sein kann daran. Ja. Die Zeichen der Zeit haben sich nun mal geändert. Windows spielt nicht mehr die Rolle, wie es früher einmal war. Ja. In den Mobilsystemen, die immer größere Rolle spielen in unserem Leben, ja, Tablets und Smartphones. Ja, die teilweise sogar Laptops und Computer ersetzen. Ja, viele Leute, die schon statt eines Computers, eines neuen, eben ein Tablet gekauft haben, der Computer wandert ins Regal. Ja, und dieses Tablet ist dann Microsoft, ist dann eben Android oder iOS. Und Microsoft hat dann nichts mehr zu melden. Und das ist nun die Frage, wie soll da Microsoft dem Ganzen begegnen? Ja. Also mit Windows 8 werden sie es nicht mehr schaffen. Da ist das Image schon wieder kaputt. Ja. Auch Nokia ist schon sauer und hat auch schon Anspielungen gemacht gegenüber Ballmer. Und auch die werden das positiv sehen, dass Ballmer jetzt einen Rücktritt angekündigt hat. Nur, wer soll das richten? Wie soll er es richten? Mit Nokia-Handys alleine wird das nicht gehen. Ja. Nokia verliert auch immer mehr an Relevanz, weil es eben Android oder iOS ist. Und hätte damals Nokia sich für Android entschieden, dann wären die vielleicht mit Abstand jetzt der Marktführer und nicht Samsung. Ja, so sieht das aus. Aber Fehlentscheidungen gibt's nun mal. Die richtige Entscheidung war, hier von Steve Ballmer den Rücktritt zu erklären. Und das hilft Microsoft auf jeden Fall mehr, als es schadet. Hier bis zum Schluss bleiben, dann rausgeschmissen zu werden, das wäre ein ganz übles Zeichen gewesen. So wendet sich vielleicht nochmal zumindest langfristig das Blatt dann zum Guten für Microsoft. Ein Projekt, ja, bei Indiegogo, das wird das sorgt gerade für Aufsehen, ja. Hier wird Geld gesammelt, ja, so ein Crowdfunding Projekt ist es wieder. Und so 199.000 Pfund sollen erreicht werden, das sind ungefähr 309.000 Dollar. Und was soll das können? Und zwar alte Spiegelreflexkameras digital tauglich machen. Jawohl, also so ein kleiner Einsatz, so ein kleiner Cartridge, die in die analoge alte Spiegelreflexkamera eingesetzt wird und damit dann eben statt Film, ja, damit dann eben digital gespeichert werden kann, was man dann wieder an den Computer übertragen kann. Ich persönlich fände das ganz gut. Ich habe nämlich noch eine gute alte analoge Spiegelreflexkamera. Und die würde ich mir glatt umrüsten dafür, mit diesem Teil, ja, weil die dann doch von den Objektiven her und so weiter exzellent ist. Das wäre vielleicht eine interessante Geschichte, auch für, Fotografen, die eben auch an dem Analogmaterial hängen, könnte das eine Möglichkeit sein, weil sie ja dann praktisch beides machen können. Die Cartridge rausnehmen, einen Film reinmachen, analog. Die Cartridge reinmachen, Aufnahmen machen, digital. Ja. Also das wäre sicherlich auch für diese Leute eine interessante Geschichte. Und entsprechend hoch sind da natürlich die Hoffnungen, ja, dass da passiert. Digipod nennt sich das Ganze, dieses System. Mittlerweile sind 10.000 Pfund etwa schon gesammelt. Es gibt allerdings noch 28 Tage Zeit, bis die 199.000 Pfund voll werden können. Und ich hoffe, wie gesagt, dass das dann auch tatsächlich funktioniert. Ja. Wird sogar überlegen, ob ich mich da nicht dran beteilige. Gut, so, zum Schluss, diesmal nichts Lustiges, ja, ich habe irgendwie die Woche nichts groß Lustiges gefunden. Ja, ein paar Katzenbilder habe ich gedacht, ja, verlinken, aber nee, da gibt's schon genug bei Google Plus, ja, einfach mal Caterday eingeben und sonst sich dann kaputt lachen. Nein, ich habe was Wichtiges, ja, Interessantes, gar nicht Lustiges. Ein Zwischenruf von Heise, ich dachte, das ist auf jeden Fall wert, dass der mal hier noch verlinkt wird. Warum die NSA-Affäre nämlich alle angeht. Ja, ich habe es ja schon mal erklärt, warum alle von dieser NSA-Affäre betroffen sind und dass das mit dem, ich habe ja nichts zu verbergen, dass das einfach nicht stimmt. Auch die Leute, die nichts zu verbergen haben, sind davon betroffen, können davon negativ beeinflusst werden, beziehungsweise negative Konsequenzen davon tragen können. Aber hier jemand, der das besser ausdrücken kann, ja, deswegen habe ich das mal verlinkt. Da kann man vielleicht dann noch leichter sehen, warum es eben für alle interessant ist und warum es gefährlich für den Rechtsstaat ist, wenn das hier weiter geduldet wird. Und warum es auch wichtig ist, dass man dagegen etwas tut. Selbst aktiv durch Verschlüsselung beispielsweise und natürlich auch da politisch, ja, Druck machen auf die Parteien, dass hier auch politisch dagegen was gemacht wird, dass es zum Beispiel auch klipp und klar als zum Beispiel als Angriff gewertet wird, wenn so eine Schnüffelattacke von ausländischen Geheimdiensten gemacht wird. Klar, man wird sich gegen die USA so nicht wehren können, aber es geht auch ums Prinzip, ja, und dann später auch um die Verwendbarkeit von solchen Daten, ja, dass überhaupt hier bei uns niemand auf die Idee kommt, ja, BKA und BND hätten auch wahrscheinlich die Daten gern, dass bei uns aber überhaupt niemand auf die Idee kommt, solche illegal unrecht erworbenen Daten, ja, unrechtmäßig erworbenen Daten hier zur Auswertung bringen können. Ja. Daten, die entgegen des Menschenrechts, ja, und da sind sich eigentlich die meisten Experten einig, dass es gegen das Menschenrecht verstößt, gesammelt werden, die dürfen überhaupt nicht ausgewertet werden und auch nicht in Besitz der deutschen Behörden gelangen. Ja. Wenn die Amerikaner dort andere Gesetze haben, bitte sehr, okay, da kann man nichts dagegen machen. Man kann aber sehr wohl etwas dagegen machen, wie in Deutschland die Daten behandelt werden und ob das eben als Angriff gewertet wird auf die Freiheit der Bürger oder ob das eben gewertet wird als, naja, gucken wir mal weg. Ne? Das ist schon ein Unterschied. Gut, damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, ja, dann könnt ihr mich erreichen in der Google Plus Rios Wochensicht. Einfach oben in der Suche eingeben und schon seht ihr die Seite. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben. rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Alle Links und Informationen findet ihr unter wochensicht.thenetcast.com. Und vielleicht auch mal wieder an der Zeit, die Musik zu erwähnen. Das Intro und das Outro kommt von Bretonica. Der Titel ist Afterlife. Und der ganze Track ist lizenziert unter einer Creative Commons License 3.0 by SA. Und den findet ihr auch auf Jamendo.com oder auf der Seite von Bretonica. Gut, damit sag ich, liebe Leute, bleibt gesund, bringt die Woche gut rum, haltet die Ohren steif und hoffentlich sieht man und hört man sich nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Ja? Okay, also, bis denn. Tschüss!